Und jetzt herzlich willkommen zum ersten richtigen Kapitel der Karmesin und Purpur, der Karmesin und Purpur Tagebücher. Und ja, wir haben die ersten paar Spielminuten verbracht in der Paldea-Region. Und wie ging es dir damit? Oh, es war flauschig. Am besten fand ich jetzt die Sache, wie man den Starter quasi auswählen konnte. Mhm. Und dass man ja noch mit ihnen rumlaufen konnte. Ich bin da ums Haus gelaufen. Das Haus, in dem wir wohnen, ist übrigens, ich finde das richtig schön. Also ich kann mich jetzt an nicht mehr so viele Spiele erinnern. Also die Häuser, in denen man halt gewohnt hat als Charakter, aber das Haus von hier Schwert und Schild war für mich bisher das Schönste. Das war ja so, das, also in meiner Erinnerung war das so fast im Wald und dann mit so Moos bewachsen und irgendwie haben die Blumen dort so für mich so ein bisschen geleuchtet. Ich weiß nicht, vielleicht bringe ich das auch in Verbindung mit Fairbelly? Ich keine Ahnung. Jedenfalls ist das Haus jetzt in der Paldea-Region, in dem Spiel, in Purpur und Karmesin, so, ja, wie kann man das beschreiben? Also es ist ja so, Region soll ja so Spanien sein. Genau, ne? Genau. Genauso sieht es halt einfach auch aus. Also schwierig zu beschreiben, aber ich fand es jedenfalls ganz schön mit den ganzen Blumen. Und es waren nicht nur Blumen drumherum, es war auch Salat und Kürbisse hat man gesehen. Das fand ich richtig toll. Das Haus und den Starter aussuchen, fand ich toll. Also ich find's halt generell sehr interessant und bezeichnend, wie das Spiel halt wirklich mit sehr, sehr starken visuellen Eindrücken halt auch zum Anfang daherkommt, ne? Um mal kurz diesen Eintrag zu konnotieren, wir haben das Spiel gespielt bis zu dem Zeitpunkt, wo wir mit Nymila auf diesem einen Aussichtsturm herunterschauen. Also wirklich nur so ein paar Minütchen, so ein paar erste Eindrücke und so weiter. Das Spiel, ne, kommt ja nicht nur zu Beginn mit diesem von dir bereits sehr gelobten Haus daher, sondern halt auch mit der unfassbaren Vielfalt an Möglichkeiten, den Charakter anzupassen. Und da war ich erstmal wirklich baff. Also wirklich, ne, das kommt ja erstmal sehr bescheiden daher. So, oh, ja, die Haare und so. Und ab dem Punkt, wo man das Gesicht dann irgendwie anpassen kann, da öffnet sich irgendwie so ein Ding nach dem nächsten. Und das ist halt einfach krass, oder? Aber die Haare waren halt auch schon richtig toll, ne? Ja. Jetzt so, ja, weil ich habe ja Purpur. Und natürlich habe ich meinem Charakter diese mit den zwei Zöpfen gegeben, mit den zwei Dutzen. Ja. Mit den zwei Dingsens auf dem Kopf. Und dann halt, es gibt tatsächlich auch, stand da richtig Karmesin und Purpur als Farbe? Ja, ne? Ja, genau. Oder? Ja, ne? Ich hab halt einfach Purpur genommen. Mhm. Und auch meine Augen wurden lila und ich bin damit eigentlich richtig zufrieden. Das ist richtig cool. So. Ja. Also, ja. Richtig, richtig krasse Anpassbarkeit. Ich finde es auch unfassbar interessant, wie es dann danach weitergeht, weil ich glaube, unsere beiden Reaktionen waren halt in dieser Cutscene, die dann danach kam, irgendwie so, what? Tauros? Paldea Tauros und so? Das war halt auch so ein Ding hier mit Spanien und Stieren und so weiter. Das ist ja dieser große Elefant im Raum, dieses große Ding von wegen so, ne, da wird es doch bestimmte Tauros-Form geben. Und da finde ich es richtig cool, dass die Spiele dann da wirklich auch keinen Hehl draus machen und sagen, okay, ne, Tauros, hier habt ihr. Ne? Ja, und richtig cool. Also genau, das war ja in dieser Cutscene und dann haben wir im Vordergrund ja dieses Slimog war es, glaube ich. Genau, ja. Und dann im Hintergrund dieses pechschwarze Tauros, was einfach richtig cool aussieht, finde ich. Also ich bin nicht so ein Tauros-Fan. Es ist halt ganz nett. Aber so in diesem Schwarz sieht es einfach richtig cool aus. Irgendwie eine Augenweide in dem Moment. Und apropos eine Augenweide, ich glaube, wir beide waren auch relativ ähnlich begeistert, als wir dann gesehen haben, dass die Cutscene über Flamingo-Pokémon ging, also eine ganze Schar an flamingoartigen Pokémon. Ja, so schön pinkig. Und die sahen einfach, also man konnte sie ja noch nicht so richtig sehen, aber sie sahen halt einfach legit aus wie Flamingos. So. Ja, also sie standen, teilweise standen sie ja auch noch unten, so auf diesem berühmten einen Bein und ein paar flogen auch so hoch. Also da bin ich richtig gespannt, was das wird. Die Farbe hat mir schon mal gut gefallen. Ja. Also generell irgendwie auch, ob das eine Weiterentwicklung hat oder nicht. Das ist halt eine große Frage. Ich habe mir hier in meiner Notizliste nebenbei noch aufgeschrieben, das Wort Pikachu, und hatte kurz gehört, was ich damit gemeint habe. Aber dann fiel es mir ein tatsächlich, denn du hast ja die Nintendo Switch in der Pikachu und Evoli Edition von den Let's Go Spielen. Und ich finde es schön, das ist dann uns beiden dann aufgefallen, als Referenz darauf ist die Switch, die man da in seinem Kinderzimmer hat, halt auch bei dir eine Let's Go Switch gewesen, mit diesen beiden Joy-Cons. Ja, mit diesen beiden, ich weiß nicht, was es ist, braun und gelblichen Joy-Cons. Das war richtig cool. So. Und dann habe ich ja noch gefragt, wie es bei dir aussieht. Und deine war... Bei mir war es einfach die OLED-Switch. Die OLED, ja. Also es war cool. Ich finde das toll. Es ist so ein richtig kleines, süßes Detail, aber ich finde es einfach richtig genial. Bei mir war es halt die OLED-Switch, obwohl ich keine OLED-Switch habe. Also ich habe ja die 2019er Nintendo Switch, die normale. Also im Spiel hast du einfach das Upgrade bekommen. Ja, warum nicht in der Realität? Oh. Ja. Nee, als nächstes, wir werden ja dann von Direktor Clavel abgeholt. Und das ist halt auch insofern interessant, weil das halt auch irgendwie so noch nie vorgekommen ist, dass der Professor dann halt irgendwie so direkt so, ja, ach übrigens, ich mache jetzt Hausbesuche und hier hast du deine Starter und dann kannst du mit den Startern irgendwie spazieren gehen und so. Keine Ahnung, auch ein sehr unkonventioneller Start, fand ich. Wie ging es dir damit? Was ich jetzt im Nachhinein so überlege ist, es war ja die Info, glaube ich, von der Mutter, dass irgendwas noch mit einem Einschreiben kommen soll. Heißt das, die Pokémon in der Paldea-Region werden per Einschreiben versendet? Weiß ich nicht. Habe ich gar nicht drauf geachtet. So, weil. Und dann kommt ja der Direktor und sagt: Ja, tut mir leid, dass das hier irgendwie nicht geklappt hat oder so lange gedauert hat oder wie auch immer. Ach nee, genau. Dann gibt er ja erstmal noch unserer Mutter die Unterlagen. Okay, die waren es dann vielleicht. Aber er kommt ja dann trotzdem mit dem Pokémon. Ja, also vielleicht, so oder so. Vielleicht werden einfach Unterlagen und Pokémon in der Paldea-Region per Einschreiben zusammen verschickt. Oh Gott, einfach. Ja, und wenn dann mal so ein Paket verloren geht, man kennt das ja irgendwie von DHL oder so, keine Ahnung. Dann liegen die Pokémon da und tauchen nie wieder auf. Die Armen. Oh Gott. Was uns beide, glaube ich, gleichermaßen genervt hat, war die Funktion des Rennens, die am Anfang nicht direkt verfügbar war, sondern erst ab dem Punkt, wo man dann mit den Pokémon spazieren gegangen ist und dann bei so einem NPC dann auch darüber gesprochen hat, fand ich irgendwie befremdlich. Also ich fand das irgendwie, war gerade in der Anfangssituation ein ziemlicher Downer, oder? Ja, gerade weil ich unbedingt um das Haus noch herumlaufen musste, weil es ja hieß, geh mal mit den Pokémon ein bisschen spazieren. Ja. So. Du bist ja quasi fast den Weg, den Hauptweg quasi gegangen Richtung Direktors Villa, sag ich mal. Hast das relativ schnell dann mitgekriegt und ich war dann immer noch hinten beim Haus, weil man ja so quasi schon fast schleicht. Und das war schon, ich weiß gar nicht, wie das in den anderen Pokémon-Spielen ist. Schleicht man da zum Anfang auch so? Es war ursprünglich halt auch so bei vielen Spielen, dass man die Turbo-Treter als Item nochmal irgendwie extra bekommt und damit B rennen kann und so. Aber eigentlich hatte man sich in den modernen Pokémon-Spielen davon eher verabschiedet und relativ früh dann halt auch diese Features zu Beginn halt auch normal freigeschaltet. Ja, ne? Aber es war irgendwie witzig. Dann geht man da so lang und dann steht da so eine random Dame rum, die, ich weiß gar nicht, was sie erzählt hat, und dann auf einmal kannst du halt normal, ich sag mal normal laufen, wie man das halt von Pokémon so kennt, und dann okay, laufe ich hier. Ja, aber es war schon trotzdem irgendwie witzig. Und beim Rumlaufen habe ich denn immer wieder so durchblicken lassen, hey du, drück mal da, drück mal dort. Und denn ich habe halt schon gemerkt, ne, die ein oder andere Handyfunktion, wir haben ja dann auch von der Mutter das Smart Rotom wiederbekommen, in der neuesten Fassung quasi. Und die Handyfunktionen sind teilweise schon heimlich freigeschaltet gewesen. Also auch Smartphone-Fotos etc. Und auch so diese Karte zum Verorten von dem Ganzen. Ich habe es hier mit einer Person zu tun, die sehr, sehr viele Screenshots auf der Nintendo Switch ansammelt. Von daher bei der Smartphone-Fotofunktion da gefundenes Fressen für dich. Die wird mir noch, also je nachdem, wann ich mal dazu kommen werde, das auszuprobieren, wird die mir aber bestimmt noch nützlich, sag ich mal, weil ich einfach auch gerne Bilder mit meinen Pokis machen will. Ne? Das ist schon richtig, richtig cool. Aber ich muss sagen, hättest du mir das nicht gesagt, ich hätte das bis jetzt immer noch nicht gewusst, weil ich gar nicht auf die Idee gekommen wäre, auf diese Knöpfe zu drücken. So, weil es wird einem ja nicht gesagt. So, du kannst jetzt, oder? Habe ich das überlesen? Nee, es wurde nur mit der Karte irgendwie erklärt, dass du die Kartenfunktion dann hast und so weiter. Aber ansonsten habe ich das auch nicht mitbekommen. Nee, ansonsten war das mehr durch Zufall entdeckt, weil, wie gesagt, sonst würde ich es jetzt noch nicht wissen, dass ich da irgendwie drauf klicken kann. Aber es ist halt richtig cool, weil man eben sofort quasi die Kamerafunktion benutzen kann und man kann sich auch quasi sofort umziehen. Ja. Sprich, seine Uniform wechseln. Da gibt es dann auch endlich eine Brille, für uns Brillenträger ganz wichtig. Ja. Die habe ich schmerzlich vermisst bei der Charaktererstellung tatsächlich. Also ich bin auch immer jemand, gerade auch in den Pokémon-Spielen, bin das ja quasi immer ich, die da rumläuft. Also es ist immer der Ich-Charakter. Es ist nicht irgendein Charakter, sondern es bin ich, es ist mein Charakter und ich habe eigentlich halt einfach immer gerne eine Brille auf. Und ja, und ich finde es auch gut, man kann dort nämlich auch den Hut wegmachen, gerade bei meiner süßen Frisur, die man unbedingt sehen muss, fand ich den Hut ein bisschen störend. Je nachdem, was für eine Frisur man hat, kann es sicherlich auch ganz niedlich aussehen, aber bei mir hat es halt gestört und man hat verschiedene Uniformen, Frühlings-, Sommer-, Herbst- und Winteruniform. Die Winteruniform habe ich mir jetzt gar nicht angeguckt, aber Frühlingsuniform war mit einer Hose. Sommeruniform ist, glaube ich, die man bekommt, wenn ich mich nicht irre, mit einer kurzen Hose. Genau. Und ich glaube, zum Herbst war es irgendwie mit einer Weste noch so drüber. Witzigerweise habe ich mir im Detail das Winteroutfit angeschaut. Und das ist halt ziemlich edel. Also das war richtig mit so einem Sakko, glaube ich, oder so. Also wirklich ziemlich fancy. Aber fancy geht es dann auch weiter beim Anwesen von Clavel. Der hat auch mit seinem Dratini-Brunnen und so weiter prunkvoll daherkommt. Finde ich generell interessant, weil dieses Anwesen war ja in den Trailern halt auch generell sehr, sehr stark irgendwie immer in verschiedener Form gezeigt, abgebildet etc. Und da jetzt irgendwie zu wissen, okay, das, was wir die ganze Zeit gesehen haben mit diesem Dratini-Brunnen und so weiter, das ist das Anwesen von Clavel. Und dort treffen wir halt auch die vermeintliche Rivalin Nemila, die extrem erpicht darauf ist, zu kämpfen, immer und immer wieder. Oh Gott, ja, es hat mich ja schon fast gestört. Ne? Das Einzige, was diese Frau möchte, ist kämpfen. Kämpfen, kämpfen, kämpfen. Dabei ist es ja auch scheißegal, dass ich erst mein erstes Pokémon habe, was irgendwie auf Level 5, glaube ich, ist. Will sie gleich da alle ihre Pokémon am liebsten rausholen und immer drauf. Ja. Sie wird dann ja auch, ich glaube, mehrmals von dem Direktor darauf hingewiesen, dass wir ja gerade erst angefangen haben. Was ich ganz interessant fand, ist, dass sie ja schon ein, wie hat er gesagt, Champ-Rang oder so ist. Oh, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, also irgendwie so ein Champ-Rang. Das heißt, wir sind zwar im Endeffekt in der gleichen Klasse, aber sie geht irgendwie, also so kam das bei mir rüber, sie geht aber schon länger auf diese Schule und hat eben auch schon mehr Erfahrung und ist wohl schon irgendwie Ränge aufgestiegen, keine Ahnung. Und aus irgendeinem Grund konnte sie, als sie in die Akademie eingetreten ist, oder hat sie sich kein Pokémon ausgesucht, weil sie irgendwie mit anderen Pokémon kämpfen wollte oder so. Mhm. Und hat deswegen zu dem Zeitpunkt, als wir komplett neu einsteigen in die Akademie, ja auch nochmal ein neues Pokémon bekommen. Genau. Also durfte sich ja auch den Starter aussuchen. Das war irgendwie interessant. So. Ja, das finde ich halt auch gerade, ne, die Pokémon-Spiele, die sind ja auch sehr, sehr stark immer so in diesem Fahrtwasser drin, okay, wir haben den ersten Orden, zweiten Orden, dritten Orden und so weiter. Zuerst gehst du natürlich in deinem Startdorf, dann da halt auch zum Professor, holst deinen Starter und so. Aber das bringt halt auch so viele Fragen mit sich. Was ist mit Kindern, die in einem anderen Dorf wohnen? Müssen die sich erstmal ohne Pokémon durch die Gegend kämpfen bis zum Professor hin? Und ich finde das hier sehr, sehr schön, dass dann dadurch halt auch so ein alternativer Weg, wie man dann quasi seine Pokémon-Reise starten kann, dann halt auch mit anderen Pokémon und dann sich später seinen Starter abholt, hier abgebildet wird. Also das hat auch sehr, sehr stark auch nochmal, was dieses Worldbuilding angeht. Wir kämpfen gegen Nemila. Ja, mit ihrem, also bei mir war es Quax. Sie hatte sich Quax ausgesucht. Ich habe ja Felori. Genau. Das heißt, mit den neuen, frischen, sag ich mal, Pokémon. Ja. Noch nicht so verbrauchten. Es war einfach nur niedlich. Es war irgendwie ein süßer Kampf zwischen den beiden. Und bei dir waren es ja Krokel und Felori es gewesen sein. Felori. Ja, genau. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Genau, lass uns gleich nochmal kämpfen. Ja, am liebsten hätte ich gesagt, Mädel, jetzt, ne? komm mal runter, entspann dich mal, kann ich erstmal bitte meine Pokémon irgendwo heilen? Und Pokémon sagt nein. Eine weitere Sache, wo Pokémon inzwischen scheinbar nein sagt, sind diese ganzen Anfangs-Fang-Tutorial-Geschichten aus vielerlei Perspektive. Zum einen, ich glaube, das war dein Kommentar, dir ist dann aufgefallen, nanu, die Routen heißen ja nicht Route 1, Route 2, Route 3, sondern irgendein spezieller Name, so und so Pfad. Interessant, da hat man auch, ne, seit Alola, glaube ich, war das, oder, ja doch, ich glaube, Alola war die Region, wo es angefangen hat, wo die Gegenden halt auch nicht nur unbedingt Route 1, 2 und 3 hießen, sondern halt auch irgendwie bestimmte Pfadnamen etc. Und vor allem halt auch, sonst haben wir das Fang-Tutorial ja immer mit diesem, hey, ich zeige dir, wie ich ein Pokémon fange. Was ich ganz interessant fand, ist, wir fangen jetzt in dem Fang-Tutorial selbst ein Pokémon für uns. Und ich glaube, das ist das erste Mal, also ne, vielleicht war das in Schwert und Schild auch so, aber ich meine, dort war es halt auch so, dass wir einfach random gezeigt bekommen, wie man ein Pokémon fängt. Und hier das erste Mal tatsächlich ein Pokémon selbst fangen können im Fang-Tutorial, was ziemlich cool ist. So, weil das Fang-Tutorial ist ja auch so eine Sache, was die Fans immer überspringen wollen. Ne? Ich weiß, wie man Pokémon fängt. Aber nö, wenn ich eh gerade ein neues Pokémon fangen will, dann habe ich auch noch so einen Win aus diesem Fang-Tutorial, was ich nicht überspringen kann. Also finde ich ziemlich stark. Aber dann kam ja die große Eskalation mit, oh mein Gott, neues Pokémon, oh, so ein kleines Krabbelviech. Ja. Und mir fällt der Name gerade auch nicht ein. Ach nee, weiß ich jetzt auch nicht. Aber erstmal, wir haben beide Ferkuli gefangen. Ja, genau. Das kleine, mutigste Schweinchen-Pokémon, was es überhaupt jemals gibt und gegeben hat. Ne? Es ist viel zu mutig für diese Welt. Genau, und dann ist es so, wenn man in dieser Sequenz drin ist, Fang- bzw. Kampfsequenz, dann, man kann ja die Kamera so ein bisschen drehen und im Hintergrund laufen auch immer noch Pokis rum. Und in diesem Zusammenhang haben wir auch dieses neue, also für uns neue Pokémon gesehen, gefunden, was da entweder vom Baum hängt, wo man aber dann nicht drankommt, zumindest jetzt noch nicht. Ja. Ne? Oder es läuft halt so, oder es krabbelt vielmehr auf der Erde herum. Das sieht richtig süß aus. Das ist wie so ein kleines, so grünliche Spinne, die irgendwie ihren Körper hinten so eingewickelt hat mit Fäden. Und das Niedliche ist irgendwie die Fäden, also dieses eingewickelte ist gar nicht so ordentlich, sondern da sind auch so hier und da so ein paar Fädchen, die so quasi abstehen. Das ist einfach richtig süß und ich hoffe, dass da kein ekliges, großes Spinnenvieh draus wird. Ja, keine Ahnung. Das ist halt auch so, ne, noch sind alle Pokémon süß und knuffig und klein. Mal schauen, wie sie dann in einer entwickelten Form aussehen. Ja, und vor allen Dingen, dann sind wir weiter, oder ich bin weitergelaufen, vielmehr. Und ich habe ja links und rechts auch alle Items eingesammelt, die da so strahlend leuchten. Ja, das ist übrigens auch eine Sache, ne? Normalerweise liegen die Items ja immer rum, klassischerweise. Und steckt auch teilweise. Ja, und inzwischen gibt es da so einen strahlenden Leuchteffekt nach oben. Das fand ich auch ganz interessant. Die schreien einfach gleich hier liege ich, hier bin ich, komm und hol mich. Jedenfalls bin ich dann weitergelaufen. Und da war es dann. Ein Pammo. Aber es war einfach so süß. Ich weiß nicht, ich habe das irgendwie gleich ins Herz geschlossen. Ich mag so kleine Maus-Pokémon. Ich finde ja auch Dedenne ganz toll und ganz süß. Und und Pammo, ich weiß gar nicht, ist es schon bekannt, ob Pammo überhaupt eine Weiterentwicklung hat? Nee, also offiziell nicht zumindest. Nee. Also es wäre auch okay, wenn es keiner hat, weil es ist süß, so wie es ist. ich glaube, mein Team besteht nur aus 3 Pokémon. Bei dir sind es, glaube ich, 4 oder 5. Ich habe schon alle Plätze voll, plus einen Dick da auf dem PC. Gott. Du hast schon eifrig gefangen. Ich bin noch ein bisschen zurückhaltender. Aber ja, wie gesagt, ich bin mal sehr gespannt, wie dann unsere Teams sich entwickeln werden, was das angeht. Wie viele Pokémänner wir da noch überall fangen. Dann ging es ja nach diesem Fangbereich weiter mit einem mysteriösen Geräusch, was Nemila gehört hat oder was wir zusammen mit Nemila gehört haben. Was ist danach passiert? Wie ging es weiter? Es ist einfach alles zusammengebrochen. Wir sind also, sie meinte zu uns, ja, lass uns das untersuchen und wir sollen aber aufpassen, weil es ist ja eine Klippe und so. Dann gehen wir da natürlich hin mit unserem Charakter und die Klippe stürzt erstmal ein. Warum? Okay, ja, wir dann unten am Strand gelandet und da lag ja dann Miraidon bzw. Koraidon, warum auch immer, total geschwächt. Es wurde, ich weiß nicht, angemacht. von Hunduster. Von Hunduster, ja. Genau. Und war irgendwie ganz, ich habe mich gefragt, was war, wieso, weshalb, warum, was soll das, warum sind die da, was wollen die von Miraidon bzw. Kuraidon? Keine Ahnung. Jedenfalls schleichen wir uns dann natürlich da ganz vorsichtig dann an das jeweilige Pokémon. Und weil es so schwach ist, kriegt es von uns erstmal ein Sandwich. Ein Sandwich, was wir von der Mutter mitbekommen haben. Was hat auch irgendwie so, also ich habe das gar nicht hinterfragt an der Stelle, als unsere Mutter uns dann irgendwie ein Sandwich mitgegeben hat, weil ich dachte, ja, das ist halt so ein bisschen wie Sprudelwasser oder so ein Item zum Heilen, so random. Aber ich hab gar nicht im Inventar nachgeschaut, dass das ein Basis-Item sein könnte und storyrelevant ist. Hab ich auch nicht. Ist mir auch überhaupt nicht aufgefallen. Ich habe da das auch nicht hinterfragt. Ich dachte nur so, oh ja, geil, ein Sandwich. Danke, Mom. Ja, ich dachte auch schon so, ist es vielleicht ein Teaser irgendwie für das Sandwich-Feature und so? Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall mit voller Sandwich-Power erholt sich Miraidon, Koraidon und hovert / latscht in eine nahegelegene Höhle. Und dort beginnt dann so eine Phase, wo wir uns dann quasi mit dem Pokémon so ein bisschen durchboxen, durch Felsen, durch Steinwände und immer mal wieder so mit verschiedenen Pokémon konfrontiert werden. Dort hast du, glaube ich, deinen Dickdar gefangen, ne? Ja. Und am Ende, ne, nach viel Hin- und Hergelatsche und so und viel Düsternis, gibt es dann ein Hundemon, welches dann garstig daherkommt und wir eine Kampfsequenz mit unserem kleinen Starter, mit diesem Level 40er Hundemon starten. Und ich dachte mir so, ist das der Ernst dieses Spiels? Also ist das, ne, aber dann flüchtet ja unser Starter in den Pokéball zurück und das war auch ganz witzig. Das legendäre Pokémon, Miraidon und Koraidon, gucken dann so zur Seite und ach, ja, ich helfe dir mal aus. Das war ganz, ganz knuffig. Ja, und dann werden wir mit ein bisschen hin und her dann geschnappt und von dem Pokémon nach oben gebracht. Und ja, wieder zurück an die Oberfläche sozusagen, wo dann auch, ich vergesse ihren Namen immer, Nemila auf uns wartet, die generell irgendwie alles sieht, was wir in dieser Höhle machen. Ich dachte, die hat ihre Augen überall, also keine Ahnung, weil sie immer mal zwischendurch Kommentare abgegeben hat, wie cool das Pokémon doch ist und sowas. Dann bricht das Pokémon, also Miraidon oder Koraidon, wieder zusammen, weil es einfach mega geschwächt ist. Haben wir das gesagt? Das verwandelt sich ja in seine, ich weiß nicht, Kampfform, bevor es in diese Höhle eintritt? Ja, das ist halt ganz interessant, ne? Also es scheint zwei Formen dieser beiden Pokémon zu geben. Oder Formen ist, glaube ich, ein bisschen falsch. Eher so Modi, so zwei verschiedene Modi dieses Pokémon zu geben, die es halt einnehmen kann, wo es sich dann einmal so stark aufrichtet und aufplustert und einmal, wo es halt so eher so casual daherkommt. So ungefähr, genau. Jedenfalls bricht es ja dann wieder zusammen und verliert auch diese Form wieder. Liegt dann erstmal da für ein paar Minuten gefühlt. Bis es dann ja quasi wieder zu sich kommt und wir erstmal in Richtung unser Ziel, also unser Ziel war ja der Leuchtturm, das ist so quasi die nach dem Haus vom Direktor, so die erste Basis, die man so quasi erreicht, wo dann schon der nächste, wie sagt man, Mensch. Wie sagt man? Mensch. Auf uns wartet. Was sind das für Kreaturen? Ich kenne nur Pokémon. Und der Rest? Wie nennt man diese Objekte? Was sind diese Menschen? Wer hat sie erschaffen? Woher kommen sie? Ich kenne nur Menschen. Wie heißt denn das? NPC? Wo, ja, aber es ist ja kein NPC. Ist ja ein Hauptcharakter, oder nicht? Nee, also mit so. Nennen wir ihn Story-Charakter. Keine Ahnung. Also, bei dem Leuchtturm wartet dann der nächste Story-Charakter. der da wäre, hieß der Pepper? Pepperwoods, Pepper. Genau. Nein. Nein. Das ist Pepperwoods. Nein, der hieß nur Pepper. Fand ich ein bisschen strange irgendwie diese ganze Encounter-Sache, weil er ja dann nur sagt, wie kommst du hierher? Also, das zum Pokémon quasi, also zu Miraidon, Koraidon. Das ins Labor kannst du noch nicht, da ist zu oder abgeschlossen oder sowas. Und es war irgendwie alles strange. Und dann kommt noch heraus, dass er Sohn von Professor Antiqua und Futurus ist, genau. Ja. Genau, von Antiqua oder Futurus ist. Und ja, weiß ich nicht, gibt uns dann nach kurzem Mecha mit dem Pokémon irgendwie. Also er geht ja gar nicht so richtig auf uns und Namila ein, schmeißt mir dann den Pokéball zu und beantwortet auch die Frage nicht und haut dann einfach ab. Ja, es ist super strange und generell irgendwie, ne, auch so diese Verwandtschaft zu Antiqua und Futurus. Das ist halt auch so eine Sache, das hat halt auch niemand irgendwie in Betracht gezogen, aufzulachen. In Betracht gezogen, weil so im Nachhinein ist es halt auch spannend, so das sich so vor Augen zu führen auf so einer Charakterdesign- und Verwandtschaftsebene, weil so, wenn man das so im Hintergrund weiß, dass da eine Verwandtschaft existiert, dann fallen einem schon so visuelle Parallelen auf, ne? Ich bin mal gespannt, was das noch so mit sich bringt. Ich finde, all das, was wir bisher erlebt haben, stützt diese These sehr stark, dass möglicherweise Antiqua und Futurus, die beiden Professoren, gar nicht die wirklichen Professoren sind. Ne, normalerweise, ne, der Professor gibt einem das Starter-Pokémon. Ne, jetzt macht es hier der Clavell. Ansonsten so mit dieser Anbindung in Pokémon Go, die man inzwischen da irgendwie angeteased bekommen hat, da ist es ja dann auch der Klassenlehrer Jim, Senior Jim irgendwie, der da mit dem Charakter aus Pokémon Go, dem Professor Willow, da zu tun hat. Also alle Funktionen, die man eigentlich so von einem klassischen Professor erwarten könnte, übernehmen nicht die Professoren, Antiqua und Futurus. Und ich bin halt wirklich sehr gespannt, was das damit auf sich hat. Zumal sich auch Pepper irgendwie so sehr, sehr shady verhält. Ja, shady ist schon ein gutes Wort dafür. Ja, ich verstehe auch nicht ganz. Eine Sache, die ich gar nicht so in dieser Form gerafft habe, war halt die Sache, wo er den Pokéball von Miradon oder Koraidon her hat. Aus dem Labor. Ja, aber. Was zugeschlossen. Es ist das legendäre Pokémon. Hier, der Pokéball vom legendären Pokémon. Ich bin Casual Pepper. So. Ja, keine Ahnung. Das ist noch ein riesengroßes Geheimnis. Aber ich bin mir sicher, wir werden es lüften. Ja. Bin ich auch. Wo ich das hier gerade sehe, eine Sache, die ich gar nicht referenziert habe und auch bis zu diesem Punkt, ne, ich habe ja auch gesagt, du hast sehr, sehr viele, sehr viele Screenshots gemacht. Immer. Ja, ich liebe das, Screenshots zu machen, weil habe ich schon gesagt, ich bin ja auch auf Instagram unterwegs und da macht man dann eben auch mal ein paar mehr Fotos, als es vielleicht sein als es muss oder als es gesund wäre. Aber ja, da ist uns noch was Gutes aufgefallen. Ja, genau. Und zwar eine Sache, die mir tatsächlich komplett entgangen ist, ist in der Anfangssequenz, wo dann die Schule vorgestellt wird, also die ganze Intro-Sequenz und so weiter, wo die Schule vorgestellt wird, sieht man in einem Klassenraum eine virtuelle Tafel, nenne ich es mal, und da ist ein Hisui-Pokéball abgebildet und der Professor Levin, den wir aus Legends Arceus kennen. Das finde ich eine sehr, sehr schöne kleine Referenz auf das vorherige Spiel in der Reihe und auch nochmal so eine Verzahnung mit der Existenz von den klassischen Hisui-Pokébällen. Das ist schon richtig cool, ja. Bin ich ja sehr stolz auf mich, dass ich diesen Screenshot gemacht habe. Aber weißt du, warum ich den eigentlich nur gemacht habe? Wegen dem Spruch. Und jetzt ist die Frage, weißt du noch deinen Spruch oder wie auch immer man das nennen mag, Motto von deiner Schule? Oh, das hab ich auch gar nicht. So, weil am Anfang wurde in der Introsequenz auch super viel gereimt und so weiter. Und es war so, okay, ja, ich lese es und sofort wieder aus dem Kopf raus. Also ich glaube zumindest, dass das ist, ne? Was auf Individualität gebaut, bald schon Richtung Zukunft schaut. Mhm. Das kommt mir so vor, das wäre, denke ich, für die Schule ein ganz gutes Motto, also für diese in Richtung Zukunft Schule. Was mir auch in der Anfangssequenz aufgefallen ist, es gab innerhalb der Schule zwei Büsten von zwei älteren Personen, wahrscheinlich die zwei Urgründer der Schule, möglicherweise, oder der Schulen. Also wahrscheinlich wird dann hier nochmal so ein bisschen storytechnisch, lore-technisch was aufgedröselt. Da bin ich auch sehr gespannt, wenn es dann wirklich ins Eingemachte geht und in die Schule. Das ist gut, das ist wirklich richtig gut, dass wir das beide zusammen machen, weil die habe ich tatsächlich irgendwie übersehen. Also ich habe sie zwar gesehen, aber nur so aus dem Augenwinkel, deswegen kann ich gar nicht sagen, wie die jetzt aussah in meinem Spiel. Ich glaube, im einen Spiel war es ein etwas kräftigerer Herr und im anderen war es halt ein sehr, sehr dünner Herr. Ansonsten habe ich noch irgendwie, genau, wir sind jetzt auf dem Leuchtturm oben drauf und quatschen mit Nemile und gucken über die Prärie und ja. Ach, es ist doch aber wunderschön gewesen. Wir sehen klumpig, lehmig aussehende Berge und papiergrasähnliche Landschaften. Wunderschön. Apropos, ne, so dieses ganze Grafikthema, mir ist an vielen Stellen halt aufgefallen, dass gerade was so harte Szenenwechsel angeht, da kommt die gesamte Belichtung nicht wirklich hinterher, habe ich den Eindruck. Ne? Gerade wenn es dann so von der Weite dann auf so ein Close zu einem Charakter geht, dann wirkt das dann oft sehr, sehr stark dunkel. das habe ich gar nicht so mitgekriegt. Aber manchmal habe ich das Gefühl, das ist wie so ein bisschen so ein kleines Glitschen, wenn man zum Beispiel in den Kampf geht. Das finde ich sehr schade irgendwie. Also ich kann mich dabei jetzt Legends Arceus gar nicht mehr daran erinnern, wie das da so war. Aber bei Schwert und Schild ist es einfach smoother so. Und das fehlt mir hier irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch nur ungewohnt oder so, aber ja, könnte besser aussehen. Mal schauen, wie die generelle Ästhetik dann jetzt noch weitergeht. So was so Kämpfe und so weiter angeht. Wir werden jetzt quasi, ne, wir haben jetzt die große offene Welt gesehen, in der wir umherlatschen können. Ich bin sehr gespannt, wie es denn jetzt genau weitergeht mit den Pokémon, die wir fangen. Erster Eindruck, resümierend, ein paar letzte Worte zum ersten Eindruck. Ja, ich bin einfach weiter gespannt und ich bin schon ganz glücklich über das, was ich gesehen habe. Also bis jetzt kann ich nicht so viel meckern und möchte auch gar nicht so viel meckern. Sehr schön, sehr schön. Kann ich mich nur anschließen. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt, was du noch erwartet. Und ja, wir hören uns das nächste Mal dann im nächsten Kapitel vom Karmesin und Purpur Tagebuch. Ich hätte beinahe wieder Schwert und Schild Tagebuch gesagt. Nein. Die Zeiten sind vorbei, vor 3 Jahren. Das ist halt schon krass, ne? Dann hören wir uns im nächsten Tagebuch.